bisschen Respekt. Ihr habt keine Nüsse, ihr habt Knickknacks. Fick deine Mutter, als ob ich sie vermisst hätte. Gimp Slaps, links, rechts. Ich mach dich heute zu meiner Prinzessin. Ich will sehen, wie du Hund jetzt mein Tisch deckst. Ich hab Tabasco in meinem Hip-Bag. Summer Jam, Summer Jam. Gib es zu, ihr seid alle meine Fans. Komm mal hier, komm mal hier. Deine Jungs werden rumkommandiert. Keine Zeit, Alter, nicht jetzt. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Klar können wir reden, aber nicht jetzt. Ich will wissen, wie es dir geht, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Zeit sich zu ändern, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht jetzt. Meine Weste sticht fest. Ein falscher Blick und es gibt Stress. Was? Wer wollte reden, der spricht jetzt. Du bist ein Chris mit. Der Polizist will einen Piss-Test. Wegen fünf Schwarzköpfen in einem X6. Dieser kleine Forellen in meinem Fischnetz. Fick seine Mutter, wenn ich mit rappt. Ich bin fetter Kerl, fetter Kerl. Ich handel im Guten und denk nicht an Kerl. Patte hin, Patte her. Ich hab damals schon immer was geklärt. Ja, ja, ja. Keine Zeit, Alter, nicht jetzt. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Klar können wir reden, aber nicht jetzt. Ich will wissen, wie es dir geht, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Zeit sich zu ändern, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. VIP, VIP, wie Notorious B.I.G. G. Appetit, Appetit. Sie verfolgen uns per Satellit. Maniküre, Pediküre. 10 Fotzen stehen vor der Tür. Hür. Butterfly, Butterfly, ich hab scharfe Klingen mit dabei. Sensei Lee, Sensei Lee, Salam Aleikum, Salavi. Fetter Beat, fetter Beat, Judy, du bist ein Freak. Nicht jetzt, nicht jetzt. Zeit sich zu ändern, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Zeit sich zu ändern, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht jetzt.